Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu Die Elite, das ESC-Magazin. Mit mir am Mikrofon heute mein Gast, Volker Urban, der uneheliche Sohn von, wie hieß er, Urban? Peter. Hallo. Peter. Hallo, schön, dass ich da bin. Es freut mich, mit Zynismus und Sarkasmus und keinerlei musikalischem Sachverstand heute über großartige Musik zu sprechen. Ja, wir sprechen über das erste Halbfinale vom ESC, das am 7. Mai 2024 stattfinden wird. Wenn ihr das danach hört, dann habt ihr unsere Nachbetrachtung und könnt natürlich ganz, ganz gemein draufschlagen, wie komplett falsch wir lagen und wie total brutal Luxemburg durchgezogen hat und am Ende vielleicht den ESC gewonnen hat. Nein. Aber ja, ihr könnt natürlich drauf losschlagen, wenn es denn doch der Fall war. Luxemburg übrigens als 15. Starter in diesem Halbfinale. Also wir starten natürlich mit was ganz anderem. Aber zuallererst mal natürlich, hast du irgend so einen Selbstläufer, der in diesem Halbfinale drin ist, wo du sagst, boah, also der muss aber sowas von, also definitiv gewinnt der? Ich würde es mir für Kroatien wünschen. Okay, also Rim-Tim-Tagitim. Rim-Tim-Tagitim, ja, oder so. Ja, doch. Also der hat was. Also bei mir war es ja so, ich hatte ja so diese Schwierigkeit, es gab jetzt nicht dieses Jahr so viele Spaßnummern. Nicht? Nee, so extrem viele Spaßnummern wie letztes Jahr gab es dieses Jahr nicht. Also so diese Gag-Nummern. So meinst du, ja, okay. Und deswegen war natürlich Finnland wieder dieses Jahr sowas, wo ich denke, okay, also das kann muss auf jeden Fall das Halbfinale überleben, sonst ja. Also wenn das Halbfinale nicht übersteht, dann hat Europa schon ganz, ganz, ganz, ganz kräftig daneben gelangt. Also da gehe ich auch von aus. Müssen wir kurz noch zum Modus, wie wir uns vorbereitet haben, glaube ich, sagen. Ich habe jeweils die Videos genommen, die auf der Eurovision.de, der Seite von der ARD, verlinkt waren. Das waren manchmal die Live-Auftritte aus den nationalen Vorentscheiden, manchmal waren es aber auch professionelle Musikvideos. Wie hast du es? Ja, ich auch. Okay. Ja, ich auch. Ich hab auch tatsächlich die Musikvideos, die eben auf Eurovision.de verlinkt waren. Das war nicht immer so einfach, weil manchmal gab's die nicht. Dann habe ich natürlich auf YouTube einfach so gesucht. Genau. Ja, aber in der Regel waren es auch fast immer Musikvideos. Also in dem Fall, man muss ja dazu sagen, es gibt auch gar nicht zu jedem Song ein Konzertvideo, weil es nicht zu jedem, in jedem Land einen klassischen Vorentscheid gab, wo die Künstler aufgetreten sind. Unter anderem zum Beispiel auch Österreich, weswegen es den österreichischen Song tatsächlich nicht als Vorentscheidssong einen Auftritt gibt. Das heißt, da darf man auch noch gespannt sein, was da dann passiert. Natürlich, wenn die Österreicher total viele Trickkleider auspacken. Ja. Nein. Du darfst nicht vergessen, also der letzte Sieg der Österreicher war mit einem Trickkleid. Ja, aber da war auch ein Mann in Frauenkleidern unterwegs. Nein, also da war eine Frau mit Bart. Oder so rum. Genau. Aber wir starten mit Celia Kapsis aus Zypern. Die Zypriotinnen sind ja auch bekannt dafür, dass es da Damen mit Bärten gibt, aber bei ihr habe ich jetzt nichts entdeckt. Nee, und der Song heißt Liar. Ja, und ich sag mal so, es ist so ein empowernder Girl-Pop-Song, ein schöner Opener insgesamt, also der auch bringt eigentlich ganz, ganz, ganz viel Schwung rein und der schafft das Halbfinale auf jeden Fall zu überstehen, also das sollte er zumindest schaffen. Ja, davon gehe ich auch aus. Also der ist hinreichend professionell produziert. Ich meine, bei so einer normalen Popnummer, du kannst die halt auch versauen, wenn du sie nicht gut produzierst. In dem Fall ein bisschen viel Bass vielleicht drin. Anderer großer Pluspunkt, der hat eine Tanzchoreografie, da wird auf der Bühne was passieren. Aber ja, definitiv. Viel mehr verspreche ich mir davon nicht. Also Bonuspunkt dafür, dass es in dem Song darum geht, dass Männer Schmutz sind. Das funktioniert beim ESC. Ja, ich so genau habe ich jetzt nicht auf den Text dann am Ende Acht gegeben, weil ich mir dachte, nee. Da, man muss übrigens dazu sagen, meine ganz andere Frage, weil du gerade sagtest, zu viel Bass, kommt es ja auch so ein bisschen vor, als ob in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr viel Elektro unterwegs ist, so dass du quasi das klassische Orchester sowieso gar nicht mehr nutzen könntest? Ja, also das klassische Orchester hätte... mir ist es an einer anderen Stelle aufgefallen, der klassische Chanson findet beim ESC auch so gut wie gar nicht mehr statt. Er ist einfach weiter in der Gegenwart angekommen und da gehört elektronisch produziertes Zeug einfach dazu. Da kannst du mit dem Orchester gar nichts mehr anfangen. Ja, aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr, nicht nur sehr elektronisch produziert, sondern tatsächlich auch wirklich in die Richtung, dass du von Techno teilweise sprechen möchtest. Also an vielen Stellen hatte ich schon so dieses Gefühl, okay, ja, also das Gute wäre da nicht mehr der auffallende Exot teilweise. Also ja, also sagen wir mal so, der Eurodance feiert fröhliche Urstände beim ESC und das obwohl der ist ja Ende der 90er, ist der ja eigentlich ausgestorben. Außer beim ESC, da hat er sich so bis 2015 überlebt, aber offenbar war das auch nur Winterschlaf. Aber darüber können wir ja sprechen, wenn es soweit ist. Ja. Gut, als nächstes sprechen wir über Serbien. Teodora mit Ramonda. Ramonda ist übrigens eine Blume. Ah, okay. Ja, das ist wohl jene Blume, die als Friedenszeichen für das Ende eines Weltkriegs steht. Also, ja. Okay. Also, ja, mir ist an dem Song vor allen Dingen aufgefallen, dass die Dame ein bisschen aussieht wie eine Lorraine-Kopie, inklusive der langen Nägel und des eher eigenwilligen Tanzstils. Einziger Unterschied dass sie Serbisch gesungen hat. Oder was auch immer das für eine Sprache war. Ja, ich glaube, es war Serbisch. Gehe ich doch mal ganz stark davon aus. Also was ich mir bei diesem Song vor allem notiert habe, ist, es ist viel Anlauf, um dann kurz zu explodieren. Schön, dass es da war, muss aber nicht ins Finale. Also ja, es ist tatsächlich einer dieser langen getragenen Songs, bei denen du aber merkst, dass es sich irgendwohin steigern soll. Ja. Dann steigert es sich, dann explodiert es und dann ist es aber auch schon vorbei. Witzig, dass du überhaupt das Gefühl hattest, dass der Song gekommen ist. Ich habe mir aufgeschrieben, also fängt auch ruhig an, wie ein Loreen-Song. Sie ist ja auch immer sehr ruhig am Anfang. Und dann ist das Ding einfach überhaupt nicht abgehoben für mich. Also das ist die harmloseste Ethno-Ballade aller Zeiten, glaube ich. Ja, also ich sag mal so, wir starten mit lebhaftem, fröhlichem. Mit etwas gemeinem Text und springen dann eigentlich in so etwas ganz, ganz Getragenes. Ja, ich weiß nicht, wie das am Ende des Weges ankommt. Also. Ja, genau, also auf keinen Fall ein sicherer Kandidat fürs Finale. Jo. Als als nächstes wollen wir schon über den nächsten sprechen. Über Litauen. Yippie, Litauen mal wieder. Genau. Wir müssen über Sylvester Belt sprechen, dessen Song Luktelk hat. Und die Frage, die mich in dem Song am meisten beschäftigt hat, was soll das Pflaster auf der Nase? Ich habe keine Ahnung. Aber wieso sagst du, er bellt? Er singt doch. Sylvester singt nicht, Sylvester bellt doch gar nicht. Ja, okay, keine Wortspiele mit Namen, meine Fresse. Manchmal finde ich es schade, dass wir keinen Videopodcast machen, dann hätten unsere Elite-Wombats Spaß an meinem schmerzverzerrten Gesicht wenigstens. Aber auf das Pflaster habe ich übrigens gar nicht so extrem geachtet, weißt du, worauf ich eher, was mich eher bei diesem Song, also ganz kurz, es ist eine ziemlich gute Abtempo-Elektropop-Nummer, aber ich habe da irgendwie ständig einen Gedanken im Kopf gehabt. Wenn dein Gedanke auch war, hat er die Orgelpfeifen bei Blinded by the Light geklaut ist, dann bin ich sehr glücklich. nee, ich hab eine andere Frage gehabt. Warum singt der nicht Französisch? Ich hab den ganzen Song durchgehört und dachte mir so, warte mal, das ist so typischer französischer Elektropop, so, weißt du, so er ist zwar ein Typ, also es ist nicht Alizé, die da singt, aber du erwartest die ganze Zeit, dass der Französisch singt. Das ist so, warum? Ja, weiß ich nicht, weil er Litauisch singt und weil er eigentlich ganz hübsch ist. Es gab, glaube ich, ich erinnere mich sehr düster, dass es mindestens einmal ein baltisches Land gab, das einen französischsprachigen Beitrag sogar hatte. Und ich glaube, es war Litauen. Aber das müssen wir an dieser Stelle nicht live recherchieren. Aber er singt nicht Französisch, weil das ist ein bisschen aus der Mode gekommen beim ESC, Französisch zu singen. Ja, aber wie gesagt, also bei dem Song habe ich gedacht, das ist doch, also der Stil ist so dieser klassische französische Elektropop. Ja. Wie gesagt, du erwartest eigentlich die ganze Zeit, also im Notfall taucht da am ESC noch Alizé auf und singt einfach die Backvocals oder sowas mit. Ja, aber ich glaube, selbst das wird dem Song nicht dabei helfen, das Halbfinale zu überleben. Dafür ist der zu beliebig. Ich fand ihn gut und ich glaube, er kommt weiter. Also ich habe ja, also man hat ja eh bei den Balten immer so das Gefühl, dass sie sich gegenseitig gerne so mal und die Balten haben ja auch tatsächlich so ein bisschen von den anderen so ein bisschen ja, aber die beiden anderen baltischen Länder sind im anderen Halbfinale gelandet. Ich weiß. Aber du hast erstens die 15 Länder, die abstimmen dürfen, und du hast ja drei große, beziehungsweise Schweden und zwei große. Ich weiß nicht, welches Halbfinale jetzt genau wie von wem gewotet wird, aber ja. Weiß es auch nicht, aber von den großen sechs ist auch keins ein baltisches Land, als ich zuletzt nachgeschaut habe. Nein, aber du hast so Sweet Spots für die Balten. Also lass es mich so ausdrücken. Nur weil deutsche Verteidigungsminister einen Sweetspot für das Baltikum haben, heißt das noch lange nicht, dass der deutsche Televoter einen Sweetspot für das Baltikum hat. Okay, apropos Sweetspot. Lass uns über Bambi Thug reden. Doomsday Blue aus Irland. Ja. Drake. Ich musste schmunzeln, weil das war der einzige Clip, bei dem sie tatsächlich die Postcard dabei hatten. Mhm. Und die Jurybesprechung, die ich mir dann mit Absicht nur ganz minimal angeschaut habe, weil ich mir dachte, nee, ich wollte nur kurz gucken, wie begeistert sie ist, weil aus meiner Sicht dachte sich Irland, wir schaffen inzwischen regelmäßig mal nicht das Finale, also wie können wir möglichst extrem Europa verstören mit einem Song? Mhm. Und das haben sie geschafft mit Bambi Thug, Doomsday Blue. Also das ist so eine Nummer, mit der konkurrierst du wirklich um die letzten Plätze im Halbfinale. Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen diesem Song zugutehalten, dass er uns daran erinnert, dass Drag eine Kunstform ist, die ja nichts mit Crossdressing erstmal zu tun hat, weil Bambi Thug ist definitiv eine Drag Queen. Findest du? Ja, natürlich. Das ist so schräg, das ist Drag. Also, und sie klaut sich bei Harry Potter Sachen zusammen, sie klaut sich beim Goth Sachen zusammen, sie klaut sich eine fröhliche Ballade zusammen. Also das ist so schräg, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Okay, also ich fand es vor allem relativ seltsam, dass sie dann auch noch versucht, so ein bisschen Metall reinzukriegen, so ein bisschen so richtig in die Klampfen gegriffen, wo du dann auch nur denkst, Die Nummer ist bis dahin so verstörend, da rettet's auch ein bisschen Metal jetzt eigentlich nicht mehr, macht's aber auch nicht noch schräger im Sinne von, damit trittst du Leuten so richtig auf die Füße, weil Metal war ja jetzt auch schon mehrfach beim Eurovision. Also in der Zwischenzeit wäre jetzt, also mal ganz ernsthaft, niemand würde sich jetzt wundern, wenn die Briten nächstes Jahr mit Iron Maiden auffahren. Und selbst dann landen sie auf dem vorletzten Platz. Aber auch nur, weil Deutschland letzter wird. Ja, richtig. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schickt Deutschland die Scorpions und die machen dann den letzten. Nee. Weil für die Scorpions kriegen wir zumindest mal Punkte aus ganz vielen ehemaligen russischen Staaten. Also ich würde so nicht darauf wetten, dass die nächstes Jahr mitstimmen dürfen. Hä? Naja, Sowjet, also was ist denn das? Aserbaidschan, Moldau. Ja. Die drei Balten. Wen haben wir noch? Wer ist noch übrig? Georgien ist noch dabei. Die Ukraine ist auch sowjetisch gewesen. Armenien war auch sowjetisch. Also du hast genügend sowjetische Restrepubliken. Ja, aber das kriegen wir hin. Also das sollte klappen. Also Ja, also wenn wir die Scorpions schicken, das könnte klappen. Naja, dann wird Iron Maiden halt letzter. Ja, ich möchte... Auch die Franzosen konkurrieren auch gelegentlich um den letzten noch. Also die haben auch schon Kandidaten, wo du denkst, uiuiui. Ja, aber zu den Franzosen kommen wir ja noch. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz auf die tanzenden Teufel im Hintergrund hinweisen. Die brauchen wir später nochmal. Aha. Ja. Und ja, gut, ansonsten glaube ich auch nicht, dass das Halbfinale hier überlebt wird. Ich meine, wir haben auch schon Dieter van Thies zum ESC geschickt und das hat auch nicht funktioniert. Okay, ich entsinne mich da schon dunkel gar nicht mehr dran. Es war auch nicht Honorable Mention, das hieß, oh Gott, wie hieß denn der Song? Miss Kiss Kiss Bang. War Alex Christensen. Ach so, ja gut, also, naja. Genau. Gut. Sprechen wir lieber über einen Aspiranten, den ich persönlich ganz weit oben sehe. Aljona und Jerry Hall. Genau. Teresa und Maria. Aus der Ukraine. Ja, eine sehr schöne Nummer. Kommt nicht ganz an das Niveau vom letzten Jahr ran. Ich fand die Nummer letztes Jahr hatte ein bisschen mehr Bums, aber das ist definitiv auch eine nette Nummer, die auf jeden Fall ins Finale kommt. Ja. Also ja, Ukraine. Also ja, es ist einfach, also davon unabhängig ist es halt einfach eine gute, moderne, wummernde Ballade. Professionell produziert. Aljona kannte ich vorher auch schon. Das ist so einer der großen Namen aus dem ukrainischen Hip-Hop. Der Refrain funktioniert mit Heya Heya, es gibt das ESC-Äquivalent des Gospelchors, den man in deutschen Schlagershows sieht, so im Hintergrund, diese Sänger. Der Rap-Part ist richtig gut, aber Mainstream-tauglich, ja, passt doch. Also wird den Laden nicht gewinnen, aber wird auf jeden Fall das Finale erreichen. Ja, also ich war mir zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja chronologisch geschaut, noch nicht, das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, hat Siegpotenzial. Ah, okay. Also sehe ich auf jeden Fall in den Top 5. Ich hab schon einen Sieger im Kopf, der wird es auch werden. Also es gibt nur zwei, drei Sachen, die es möglicherweise. Aber gut, lass uns von der Ukraine sein. Nein, also ja, Polen wird auf jeden Fall auch das Halbfinale überstehen. Mit Luna the Tower. Aber was ich dazu sagen muss, bei Luna the Tower habe ich mich auch gefragt, also wir machen ja immer so Trends aus. In beim ESC. Es gibt ja immer so Gemeinsamkeiten. Eigentlich denkt man so, jeder Song ist irgendwie so unique. Und dann merkt man doch, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Und bei Polen habe ich mir die Frage gestellt, wie schaut's eigentlich aus? Gab's da eine Sammelbestellung zusammen mit den Niederländern? Denn diese Schulterpolster von Luna, die erinnern doch ganz stark an die Niederländer, die übrigens erst im zweiten Halbfinale kommen, also dementsprechend merkt euch das heute für in zwei Tagen, denn da werdet ihr die Niederländer von uns auch nochmal besprochen bekommen. Da werden wir dann nicht nochmal auf diese Schulterpolster eingehen. Aber ja, also die Schulterpolster aus dem Musikvideo bitte auf der Bühne und dann bitte beide im Finale auf der Bühne, dann hat man vielleicht sogar eine gemeinsame Nummer zwischen der Niederlande und Polen. Ja. Auf Deutsch. Warum nicht? Oder alternativ einfach beide direkt hintereinander, das wäre auch in Ordnung. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ja, dann manche geben sich quasi den Staffelstab, die Polen und die Niederländer geben sich quasi die Schulterpolster. Ja. Ja, was sagst du denn zum Polen-Song? Ja, klassischer Happy Pop. Ich fand ein bisschen mit der Handbremse vorgetragen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Song live, dass wenn sie das live performt, tatsächlich noch besser funktionieren wird. Und wenn sie das gut macht, dann ist das definitiv was fürs obere Drittel. Also sehe ich jetzt nicht als Siegermaterial, aber wird das Halbfinale ohne Probleme überstehen und da vor sich hin, da irgendwo im oberen Niemandsland vor sich hin dümpeln. Okay, dann gehen wir in den Süden von Polen aus gesehen nach Kroatien. Baby Lasagna mit Rim Tim Tagidim. Ja, genau. Also da hat mich ja echt alles abgeholt. Also nicht nur der Name des Künstlers, sondern auch die Bühnenshow und Ethno-Elemente in der Musik. Und ach, es ist einfach großartig. Also das Ding ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Das ist ja, vor allem nachdem man ja letztes Jahr schon so ein bisschen Bühnen, also Klamotte auf der Bühne hatte, ist dieses Jahr ja auch Klamotte auf der Bühne, schön mit Kopftüchern, also bäuerlichen Kopftüchern und so, also ja. Ja, also ich meine, er verkauft seine Kuh, um zum ESC zu kommen und zu gewinnen, ja, also bitte. Wenn das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Aber auch was da musikalisch passiert, also das ist, da sind ja, also da ist ein Refrain, dieser O-O-Refrain, wie man den irgendwie aus dem Glam- und Stadionrock der 80er und 90er kennt, dann Feuer und Nebel. Also da wird so viel aus der Popgeschichte zitiert eigentlich in dem Song, dass ich nicht wüsste, warum der nicht gewinnen sollte. Ja, die große Frage für mich war jetzt, ja, vor allem darf man Sex sagen, aber fucking nicht, weil im deutschen Song muss fucking rausgenommen werden. Er spricht hier aber auch von Sex. Ja, aber Sex ist ja nichts Schmutziges, außer wenn Deutsche ficken. Das ist, also, ich möchte ehrlich gesagt auch kein deutsches Ficken auf der Bühne. Nein, aber du darfst quasi Sex sagen, aber du darfst nicht fucking sagen. Ja. Ja, Sex ist ja kein Schimpfwort. Fucking ist ja ein Schimpfwort. Ja, aber fucking kann doch auch einfach das Tun sein. Ja, das war in dem Fall aber nicht gemeint. Die haben sich den Song ganz genau angehört und haben den deutschen Beiträger, wie heißt der, Aaron, Johannes? Isaac. Isaac, danke. Gefragt und der hat gesagt, nee, da geht's nicht um Geschlechtsverkehr. Okay. Genau. Gut, auch bei wem es auch nicht um Geschlechtsverkehr geht, ist Hera Björk, Scared of Hate. Und ich weiß nicht, ob du weißt, aber wir kennen Hera Björk schon. Ja, wir kennen Hera Björk schon? Ja, die war schon mal 2010 für Island beim ESC. Und ja, aber das hat man erfolgreich verdrängt, glaube ich. Ich habe den Namen gelesen und wusste, die war schon mal da. Ich wusste nicht mehr, welcher Song, ich wusste nicht mehr wann. Ich habe mir den Song nochmal angehört und konnte mich nicht daran erinnern, den jemals gehört zu haben, aber ich wusste, diese Frau war schon mal beim ESC. Ja, aber das heißt, du bist scared of heights, nicht of hate. Es sind die Höhen. Und ja, also der Höhepunkt wird sein, dass sie im Halbfinale antritt dieses Jahr. Ja. Also ich habe mir notiert, unterwältigender Standard 0815-Dudel ohne Trickkleid. Wahrscheinlich. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir zum einen aufgeschrieben, dass die Isländer sowieso der musikalischen Entwicklung immer extrem hinterherhängen. Die haben bis in die 2010er Jahre Eurodance-Nummern zum ESC geschickt. Und jetzt erleben wir im Radio, in der aktuellen Popmusik, dass die Eurodance-Beats zurückkommen und dann sagen die Isländer so, hold my beer und schicken wieder diese Scheiße zum ESC. Und ja, aber das ist beliebig hoch 10. Also eventuell einer der hinteren Plätze im Finale, weil es dann noch ein paar Nummern gibt, die im Halbfinale noch schlimmer sind. Aber auch mehr nicht. Ja, mal schauen. Also ich hätte, wie gesagt, es ist so unterwältigend eigentlich. Deswegen muss man da wirklich abwarten, ob das, ja, vielleicht auf dem knappsten aller Plätze, so auf dem 10. von 15. Es kommen ja jeweils 10 Vertreter weiter und im ersten scheiden 5 aus, im zweiten 6. Ja. Und ja, muss man abwarten. Genau, also ich denke, also wir dürfen nicht vergessen, Deutschland und Großbritannien brauchen einfach auch noch jemanden, der mit ihnen um die letzten Plätze konkurrieren kann. Und da wäre das so ein Kandidat für. wir nehmen ganz, ganz kräftig schon voraus, oder? Also mal ganz ernsthaft, dass Deutschland und Großbritannien miese Nummern zum ESC schicken, ist ein Gesetz. Okay, gut. Dann foreshadowen wir nicht zu sehr. So. Genau. Slowenien. Slowenien. Reiven Veronika. Ja. Das ist so, weißt du, wenn du dir deinen Aufschrieb machst und du zwar noch weißt, an welcher Stelle das Land steht, weil du Slowenien als Land erkennst, aber dann nicht mehr weißt, was Interpret und was Titel ist. Dann weiß ich auch nicht mehr. Naja, Reiven ist die Künstlerin und Veronika ist der Song. Und genau. ich habe ihn erfolgreich, glaube ich, verdrängt und mir auch nur notiert, im Verhältnis zur Masse nicht passend. Also wird einfach in der Masse an guten Songs einfach untergehen. Definitiv. Ja. Ja, geht in eine ähnliche Richtung wie Serbien. Also ist eine Ethnopop-Nummer mit eigenwilligen Tanzbewegungen. Also das ist, läuft auch auf dem Loreen-Klon-Ticket und wird dann irgendwann so gegen Ende so dramatisch, aber catch nicht, bleibt einfach im Halbfinale stecken. Ja. Plus, also allein schon, weil Slowenien hier dann wahrscheinlich in diesem Fall keine junge Dame in extrem knappem Kleidchen schickt, allein deshalb wird es schon nicht funktionieren. Ach so. Ist ja doch sonst so der slowenische Power-Move. Stimmt. Ja, aber das ist so ein typischer Ostblock-Move. Insgesamt, ja. Also aus dem Osten kommt relativ häufig knappes Kleid, blond und jung. Ja, aber die Slowenen haben das schon, also manchmal hatte ich so das Gefühl, dass das so eine Vorgabe in der Ausschreibung war, dass man das schicken muss. Keinerlei Gesetzen hingegen folgt, glaube ich, Finnland in Sachen, was schicken wir denn dieses Jahr zum ESC? Und wo sie das ausgegraben haben, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, dass bei der Deutschen Bahn zum Teil noch Windows 3.1 im Einsatz ist. Also für die wäre Windows 95 Man wahrscheinlich sogar zu heftig. Halt, Windows 3.11, wenn überhaupt. Also Internet haben die schon. Also ich bin heute ja Bahn gefahren und ich hatte da nicht überall Internet. Naja, aber die Bahn selber hat schon einen Browser, da ist schon ein Browser drin. Okay. Das war nämlich, glaube ich, das Feature doch, oder? War nicht das Feature zwischen 3.1 und 3.11, dass es dann einen Browser gab, der drin war, so richtig effektiv? Naja, aber du unerträglichen Browser hättest du ja immer noch installieren können, also. Ja, aber das ist, glaube ich, ich glaube, da sind auch noch die Treiber dafür dabei, für DFÜ-Netzwerke und sowas. Also ich glaube schon, die Bahn ist auch schon da angekommen. Also Windows 95 Man wäre natürlich dann doch schön. Übrigens, es gibt keine Regeln für Finnland, deswegen heißt der Song auch No Rules. Ja. Und ja, das Ding kommt auf jeden Fall ins Finale. Das ist nämlich eine sehr geniale Nummer mit Trickkleid. Ja. Oder zumindest mit Trickhose. Ja. Also das Ding, ich habe es gefeiert und ich dachte mir nur so, schön, also nachdem letztes Jahr der dunkle Frosch-Rapper am Start war, ist dieses Jahr Windows 95 Man am Start. Macht Spaß, macht absolut Spaß, die Nummer, und dementsprechend ab ins Finale damit. Ja, genau. Also Performance ist ziemlich gay, funktioniert. Windows 95 ist ein Produkt der 90er, der Sound ist 80er Powerpop. Wüsste nicht, was da schief gehen könnte. Vielleicht platzt die Hose, vielleicht explodiert die Hose. Ja, aber selbst das würde nur dazu beitragen, dass der Song noch ekstatischer gefeiert wird am Ende. Also ich glaube nicht, okay, dass das dem Song schaden würde. Schön. Wir erinnern uns ja noch an Cha-Cha-Cha von letztem Jahr. Deswegen, ja. Da, wenn man das noch in meinem Ohr hat und jetzt dieses Jahr No Rules, dann ja, passt schon. Gut, Moldau, der Softspot aller ESC-Fans, der dieses Jahr so dermaßen herrlich enttäuscht mit Natalia Babu in the middle. Nein, das wird nicht das Finale erreichen. Das ist Frauenpop, den wir leider nicht im Finale wiedersehen, weil zu belanglos. Und da stehen fünf Frauen auf der Bühne. Mhm. Und das Interessante ist, diese fünf Frauen, da sollte man eigentlich davon ausgehen, boah, okay, da ist richtig Power dahinter. Aber da muss mehr in der Varianz gehen. Und ein bisschen gefiel, nee, das Ding überlebt nicht das Halbfinale, leider. Also Moldau wird dieses Jahr nicht im Finale zu sehen sein am Samstagabend. Ja, aber also wir sollten uns die Frage stellen, was passieren wird, wenn dieser Song den ESC nicht gewinnt. Und ich glaube, diese einbeinigen Tilda Swinton-Aliens werden uns dann versklaven. Warum? weiß ich nicht, also die sehen so aus, also ich meine, diese fünf Damen, die sehen alle so aus, als ob Aliens mit nur einem Bein auf der Erde gelandet wären und versucht hätten, Tilda Swinton zu klonen. Jetzt sind sie halt als singende Geigenband unterwegs, um die Erde zu unterwerfen. Also das war verstörend hoch 10. Hast du eigentlich hier so eine Erinnerung, weil auch Natalia Babu war schon mal beim ESC 2007 in Helsinki. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie da war, aber auch da hat nichts geklingelt. Ich werde das ja, bei mir auch nicht. Ich werde das live googeln. ESC 2007, ne? Ja, 2007. Achso, ja, warte mal, ich sehe gerade ein Bild von ihr. Ja, hahaha. War das brennende Klavier? Nee, ne? Also, ich weiß nicht, ob da ein brennendes Klavier war, aber auf alle Fälle sieht sie in dem Video von damals oder in dem Bild von damals, von 2007, definitiv anders aus als diese blonden Aliens. Ja. Ja, wie gesagt, die Tilda Swinton Aliens, wie ich sie für mich genannt habe. Okay. Ja, also da muss ich dazu sagen, nein. Nee. Jetzt kommt willst du noch was zu Moldau sagen? Nein, mach du ruhig die moderative Überleitung. Ich bin gerade noch dabei. Nein, ich möchte dazu nichts sagen. Ich habe gerade 3 Takte in den alten Song reingehört. Der sagt mir gar nichts. Okay, als nächstes kommt Aserbaidschan. Fare featuring Ilkin Dovlatov. Und das Ding heißt, und ich kann es nicht aussprechen, Özlüne Apar. Und das E hinten ist ein gedrehtes E. Ich spreche kein Aserbaidschanisch. Oder was spricht man in Aserbaidschan? Ich glaube tatsächlich Aserbaidschanisch. Das ist irgendeine Turksprache. Also auf jeden Fall ist es ein Buchstabe, den ich so noch nicht kenne. Und ganz ernsthaft, das Ding trifft einen ultimativen Softspot bei mir. Also bei allen anderen würde ich da vielleicht sagen, viel zu viel Pathos, viel zu viel viel zu viel gewollt als gekonnt, aber hier passt einfach die Mischung. Und es gibt ja auch diesen älteren Herrn, der dann so diese schwingenden Arme hat und da Muckham dazu macht, also diesen was ist das, UNESCO Weltkulturerbe Sing-Stil. Keine Ahnung, warum das Ding bei mir dieses Jahr verfängt, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Moldawien diesen Softspot dieses Jahr nicht, Moldau diesen Softspot nicht belegt, also muss es Aserbaidschan leider dieses Jahr schaffen. Also ja. Irgendwie. Ich verstehe, was du meinst. Also das Schöne ist an dem Song, dass er die Ethnokarte und die eigene Sprache sehr dezent einsetzt, aber es trotzdem was Eigenes ist und nicht irgendwie absolut in die Beliebigkeit abgedriftet. Ich habe so bei dem Song das Problem, also im Musikvideo sieht das schon sehr cool aus, wie sie das umgesetzt haben, auch wenn der Ilkin Dovlatov, der ist das ja, glaube ich, der diesen Gesang macht. Ja, Muckham. Muckham. Ich weiß nicht, ob sie das auf der Bühne so übersetzt bekommen, wie das im Musikvideo funktioniert hat. Deshalb habe ich tatsächlich prognostiziert, dass sie weil mich der Song tatsächlich einfach ratlos zurückgelassen hat, dass ich behauptet habe, dass der es nicht ins Finale schafft. Aber der ist schön, ohne Frage. Also ich fand ihn stark und ich glaube, der kann definitiv das Finale geschmeidig wuppen. Vor allem wegen der Ethnokarte. Ich glaube, die Ethnokarte zieht da an der Stelle ganz, ganz gut. Weil es halt dann doch nochmal was Eigenes mit reinbringt. Ja, möglicherweise. So ein bisschen Ethno zieht ja auch immer, schafft ja zumindest meistens so ein bisschen zu punkten, um noch so ein bisschen eigene, also ESC hat ja immer noch so ein bisschen eigen, meistens ist es ja die Mischung zwischen eigen und Europa, oder es ist eine durchkalkulierte Popnummer, wie meistens bei Schweden. Ja, wobei ich wollte nämlich, bevor du das gesagt hast, darauf hinweisen, dass es tatsächlich einfach traditionell, auch einen traditionell produzierten schwedischen Popsong gibt, der einfach so perfekt ist, dass er den ESC gewinnt. Das ist einfach, schwedische Nummern sind schwedische Nummern. Und wenn andere Länder das kopieren, dann hört man auch meistens, dass da ein anderes Land versucht, Schweden zu kopieren. Da kommen wir aber später, da kommen wir auch noch drauf. Ich habe auch ein Schwedenleid. Ja, und über Schweden müssen wir noch auch reden. Bevor wir das tun, müssen wir jetzt zu Australien kommen, zu Electric Fields mit dem Song One Milkali. Ein Song, der zwar sauber produziert ist, aber mich in absoluter Beliebigkeit zurückgelassen hat. Ja, das Ding heißt übrigens auf Englisch One Blood. Um das einfach auch noch, also von einem Blut, ja. Ich habe mir notiert, das klingt irgendwie wie dieser eine Song, der klingt wie der andere, der so klingt wie noch so einer. Ja, also das Didgeridoo wird, glaube ich, zum ersten Mal effektiv eingesetzt. Ich glaube, es gab noch keinen ESC-Song mit Didgeridoo. Also von den Australiern mal sowieso nicht bisher. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber zumindest von den Australiern gab es noch keinen Didgeridoo, soweit ich mich erinnere. Genau, und wenn es die anderen gemacht haben, dann haben sie es irgendwie seltsam eingesetzt. Sodass es mir zumindest nicht als wow, das war aber der Didgeridoo-Song aufgefallen wäre. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Song. Das Thema ist natürlich, dadurch, dass der Sänger ein Aborigine ist, kommt da ja schon so ein bisschen, die Sängerin ist Aborigine. Dementsprechend ist es schon so ein bisschen, klar, Australien-Ethno halt. Da hast du dann schon so diesen Effekt. Da kommt dann auch das Didgeridoo zum Einsatz. Aber ja. Ja. Es hat mal was Eigenes, aber es wird irgendwie nicht. Ja, wir brauchen ja auch Songs fürs Mittelfeld, nicht wahr? Ja, mal gucken, ob es das Finale Finale erreicht. Ich weiß nicht. Also es geht bei mir so eher in diesem. Ja, 9., 10. Platz vielleicht, aber könnte auch 11. oder 10., 11. oder 12. werden und dann hast du halt Pech gehabt. Also es ist eher so ein, ja. Das stimmt. Ganz anders ist es bei Portugal wahrscheinlich, oder? Genau, da ist es sehr eindeutig, dass die im Halbfinale zurückbleiben. Genau, also, Yolanda mit Grito. Also mal ganz ernsthaft, also die portugiesischen Beiträge sind ja, ich mag sie ja nicht. Ich mag sie durch die Bank weg fast alle nicht. Die überschreiten meistens so stark die Grenze zur Verstörung, dass da selbst finnische Beiträge nicht mithalten. Aber was sollten denn bitte diese Covidioten-Einkaufsnetz-Gesichtsgedenkmasken im Musikvideo? Also ich habe mich gefühlt, als ob 2020 wäre und Alexander Gauland Kartoffeln kaufen würde. Also erstmal müssen wir ganz kurz mal einordnen. Es gab ja auch schon gute portugiesische Auftritte. Einen davon hast du ja als Gargamel verkleidet hingelegt. Ja, aber der war nicht gut. Ich weiß immer noch nicht, wie ich damit gewonnen habe. Naja, aber immerhin hast du einmal für Portugal den ESC gewonnen. Das ist, da darf man ja immer nicht vergessen, dass du damals als Gargamel verkleidet den ESC gewonnen hast. Das sollte jemals einer einen Wikipedia-Eintrag zum Zeilenende schreiben. Das muss da rein, dass das Zeilenende den ESC als Gargamel gewonnen hat. Gargamel hat eine weiß gekleidete Schwester, habe ich mir notiert, die auch singen kann. Ja. Es ist okay für meinen Geschmack, der Song, aber fürs Finale zu unauffällig. Und ich habe keine Ahnung, warum die diese Masken tragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Also der Song heißt Schrei. Mit diesen Masken ist es zumindest mal machbar. Mit den FFP2-Masken ging das ja nicht so einfach. Da kommt ja zumindest hier jetzt mehr Ton raus. Ja, das stimmt, aber keine Ahnung. Aber wenn man hier durchschreibt, sie wirkt so ein bisschen horrormäßiger. Ja, wie gesagt, es weckt bei mir den Horror von 2020, als irgendwelche alten weißen Männer die Tangas ihrer Freundinnen übers Gesicht gezogen haben. Also da rettet es echt gar nichts. Normalerweise kriegst du mich ja damit, dass man in Landessprache singt, aber das in dem Fall hat der portugiesische Beitrag. Nee. Gut. Funktioniert nicht. Ja, sie nahm ja an, also ich hab ja ein bisschen gelesen, sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und nahm an einigen Castingshows teil. Aber also sie ist quasi schon seit 2008 immer wieder im Versuch. Naja, ursprünglich hatte sie sich irgendwo auch reingeschlichen mit Maske und hat gesagt, hallo, ich bin der Gargamel, seine Schwester. Und dann haben sie gesagt, ah, okay, cool, dann sing doch mal. Und dann hat sie quasi gesungen und hat gemerkt, okay, gut, wir geben noch den Gargamel-Bonus. Es gibt ja quasi in Portugal wahrscheinlich den Gargamel-Bonus, den du da eingeführt hast. Und dementsprechend, ja. Möglicherweise, ja. Aber ja, leider Schluss im Halbfinale. Und das gilt auch für den letzten Beitrag, auch wenn der ebenso wie der portugiesische in Landessprache vorgetragen wird. Ja, Luxemburg, Talia Fighter. Tali heißt sie, glaube ich, oder? Tali, genau, Tali, nicht genau. Talia. Also, wieso komme ich an? Talia. Genau, wir müssen Tali. An dieser Stelle erstmal kurz sagen, hallo, herzlich willkommen zurück, Luxemburg. Also Luxemburg hat immerhin 5-mal den ESC gewonnen und mit Après Toi von Vicky Leandros und Poupée de Cire von France Gall tatsächlich auch Nummern rausgehauen, die man heute noch kennt. Ja. Und nicht zu verwechseln, Franz Gall aus Bamberg ist nicht gemeint mit France Gall. Genau. Den Song hat übrigens damals Serge Gainsbourg geschrieben. Habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Ja, und die beste Nummer ist von Vizo. Dementsprechend. Ja. Ach, ja. Aber notiert habe ich mir zu diesem Song Shimmy Shimmy So Egal irgendwie nicht wirklich der beste Rückkehrsong. Der muss live sowieso nochmal extrem aufsatteln, dieser Song. Ja. Irgendwie. Nee. Ja. Ja, also ich bin tatsächlich irgendwie bin ich an dieser, wie heißt denn das, wenn man Bildtextschere hat zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört? Tonbildschere? Ja, wahrscheinlich Tonbildschere. Also es hatte gewisse Dissonanzen in mir ausgelöst, dass wir ein Outfit hatten, das mehr so nach Leather Pride aussieht, und dann hatten wir diesen a cappella-mäßigen Popsong, der mir schon gefallen hat, aber dann der Song ist halt zu brav für die Outfits. Die Outfits sind zu falsch für den Song und nee. Also das ist so, da merkt man, dass sie ein bisschen aus der Übung sind. Ich hätte ja jetzt gesagt, frag mal bei Vicky Leandros an, die ist jetzt aber leider auf Abschiedstournee, das funktioniert nicht mehr. Deshalb hoffe ich einfach, dass sie jetzt dranbleiben und üben, liebe Luxemburger. Vielleicht mal genau, was mit auf Luxemburgisch, das hatten wir nur 2 oder 3 Mal in der Geschichte bislang. Und im Notfall einfach mal in Bamberg nachfragen bei Franz Gall. Ja, genau. Vielleicht mal. Der kann im Notfall auch Französisch. Genau. Judy, ja, also wir sehen, das erste Halbfinale ist halbwegs gut besetzt. Ja. Wir haben so bei dir mit Baby Lasagna und bei mir mit Windows Man so relativ große Kracher, die wir auf jeden Fall im Finale sehen wollen. Genau, ja, und sehen wollen und wie gesagt, mit der Ukraine auch ein Song, den ich dem ich definitiv auch Siegpotenzial zu belege. Ja, Siegpotenzial nicht zwingend. Also dann wäre ja Heart of Steel dieses Jahr quasi der ultimative Siegersong, weil, wie gesagt, also das jetzt Aljona und Jerry Hall gehen nicht so an das dran, was das letztes Jahr. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, zumindest mal schön, dass sie nicht also dass sie dieses Jahr definitiv sich gegen dieses, wir wollen nur über den Krieg und nur über die Trauer. Ja. Also dass ich quasi über dieses, was war das, Carlos Orchestra hat diese Marschrichtung, dass jetzt der nächste Song auch so sein muss, ja, so ein bisschen gesetzt. Dass das nicht wiedergekommen ist, ist zumindest mal gut. Ja. Genau. Ja doch, ich denke, der spielt auf jeden Fall oben mit und ja, ich finde, du musst Songs auch immer im Kontext zu ihren Jahren sehen und da sehe ich durchaus Potenzial für die Ukraine. Genau. Natürlich, die Aserbaidschaner kommen auf jeden Fall auch ins Finale. Und das könnte auch durchaus eine Nummer sein, die, ja. Und wie gesagt, schade Moldau, schade Schokolade, aber dieses Jahr eher nicht. Ja, genau. Also für mich ist die Abschussliste im ersten Halbfinale Portugal habe ich ja durchblicken lassen, Luxemburg habe ich ja laut betont, Moldau wird es auch nicht schaffen, Litauen wird es nicht schaffen und ich sehe auch Aserbaidschan nach wie vor nicht im Finale, auch wenn es um sie schade ist. Naja, also werden wir abwarten. Wie gesagt, Aserbaidschan, eigentlich eine sehr geile Nummer und wenn die live das Ding auf die Bühne kriegen und den Pathos da auch in seine Grenzen bekommen, also in gewisse Grenzen, dann kann das durchaus eine gute Nummer werden. Warten wir es ab. Freuen wir uns jetzt auf die nächste Folge. Da sprechen wir über das zweite Halbfinale. Und das Zeile, der hat natürlich noch ein schönes Wort zum ersten Halbfinale zu sagen. In diesem Sinne, tschüss! Das schöne Wort ist Televoting. Tschüss.